Wahnsinn, schlechte Gedanken, Sünde. Schlechte, ob schon ohne Folgen bleibende Gedanken sind Sünde, wenn wir sie schuldbar verursachen, in sie einwilligen oder uns der unmittelbaren Gefahr aussetzen, in sie einzuwilligen. Ja. Die Gedanken sind frei, singt der Freimaurer. Ja, Gedanken sind überhaupt nicht frei, abgrundtiefer Blödsinn. Die Gewissensfreiheit, Christus wenigstens lehrt das. Ja. In der Bergpredigt wurde im Sinne mehrerer Gebote auch des 6. und 9. Gebotes präzisiert. Im Heiligen Matthäus, 5. und 6. Kapitel, kann man das nachlesen. Gedanken darf man nicht schuldbar verursachen oder in sie einwilligen oder sich der unmittelbaren Gefahr aussetzen, in sie einzuwilligen. Ja. Verursacht schuldbar solche Gedanken, wenn man eben sich mit Reden abgibt und so weiter oder Sachen liest oder anschaut, die gegen die Reinheit, gegen die Keuschheit sind.